Mann zu zwei, zu drei, zu vier. Wird auch nichts anderes passieren. Sie werden ihre Knüppel holen und uns unsere Ernte versohlen. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, das ist aber ein ganz schöner Hammer. Ey Mann, 200 oder 1000, da kriegen sie langsam Ohrensausen. Sie werden zwar sagen, das ist nicht viel, aber 1000 sind doch kein Pappstiel. Und was nicht ist, das kann auch werden. Im Land, in dem wir wohnen, immer mal ein paar Millionen. Wenn die sich erstmal einig sind, dann glaube ich, wird hier mal ein ganz anderes. Dann werden sie nicht mehr lachen, sondern sich auf die Socken machen. Auf die Bahamas oder in Tessin, der weiß am besten wohin. Und du weißt, es wird passieren. Wenn wir uns organisieren. Und du weißt, es wird passieren. Wenn wir uns organisieren. Ihr alle wisst, es wird passieren. Wenn genug Leute rebellieren. Und du weißt, es wird passieren. Und auch der Letzte wird's kapiert. Ganz Deutschland weiß, es wird passieren. Weil wir nie kapitulieren.